Mircea Eliade präsentierte dem Westen exakt das, wonach dieser lechzte. Etwas Exotisches, Unverbrauchtes, authentisch und geheimnisvoll. Einen Zugang zu Wahrheiten, die in den Menschen selbst schlummerten. Spätestens seit Sigmund Freuds und C.G. Jungs Arbeiten existierte eine enorme Faszination für die unergründlichen Tiefen der menschlichen Psyche. Hier lockten gänzlich neue Erfahrungen. William James brachte es in seinen 1901-1902 gehaltenen Vorlesungen über die Vielfalt religiöser Erfahrungen auf den Punkt. Es ist der Eindruck, dass unser normales Wachbewusstsein, das rationale Bewusstsein, wie wir es nennen, nur ein besonderer Typ von Bewusstsein ist, während um ihn herum, von ihm durch den dünnsten Schirm getrennt, mögliche Bewusstseinsformen liegen, die ganz andersartig sind. Wir können durchs Leben gehen, ohne etwas von ihrer Existenz zu ahnen. Aber man setze sie nur einem entsprechenden Reiz aus und schlagartig sind sie in ihrer ganzen Vollständigkeit da. Genau umrissene Geistesarten, für die es wahrscheinlich auch Anwendungs- und Erprobungsbereiche gibt. Und dann folgt ein Satz, der zum Glaubenssatz vieler Wahrheitssucher seither geworden ist. Keine Betrachtung des Universums kann abschließend sein, die diese anderen Bewusstseinsformen ganz außer Betracht lässt. Während James' Zeitgenossen noch zu Äther oder, wie der Psychologe selbst, zu Lachgas greifen mussten, um einen flüchtigen Eindruck der anderen Bewusstseinsformen zu gewinnen, war das 20. Jahrhundert von der Suche nach mächtigeren Türöffnern in die psychedelischen Sphären geprägt. Nicht wenige davon stammten aus indigenen Welten. Es begann mit Mescalin, einer psychoaktiven, also Halluzinationen und veränderte Bewusstseinszustände hervorrufenden Substanz, gewonnen aus dem mexikanischen Peyote-Kaktus. Berühmt wurde Mescalin durch das Selbstexperiment des Schriftstellers Aldous Huxley. 1954 erschien sein Erfahrungsbericht »Die Pforten der Wahrnehmung«, der noch Jim Morrison inspirierte, seine Band The Doors zu nennen. Der Chemiker Albert Hofmann hatte zwar bereits 1938 aus Mutterkorn, einem Pilz, der Getreide befällt, LSD synthetisiert, aber es sollte noch gut 20 Jahre dauern, bis die Kunde davon in die breite Öffentlichkeit drang. Dafür setzte schon früh die Medizin, vor allem die Psychiatrie, große Hoffnungen in diese mutmaßlichen Wunderdrogen. Zahlreiche Studien wurden unternommen, um deren Tauglichkeit gegen Alkoholismus und Angststörungen, Depressionen und Schmerzzustände zu erproben. Auch die CIA mischte mit. Das geheime MK-Ultra-Forschungsprogramm suchte nach Wegen der Bewusstseinskontrolle. Ziel war es, ein Wahrheitsserum zu entwickeln, um es sowjetischen Spionen zu verabreichen. LSD wurde aber auch getestet als Mittel der Gehirnwäsche, psychologischen Folter und für den Waffeneinsatz. Die CIA schreckte nicht einmal davor zurück, Menschen ohne deren Wissen LSD zu verabreichen.